Kundgabe 1417. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.05.1940. Gedankentätigkeit. Gehirn. Bilder. Der Gedankenapparat des Menschen gleicht unbeschriebenen Buchseiten, solange er außer Tätigkeit ist. Das heißt, solange das Denkvermögen noch nicht ausgebildet, also der Mensch noch nicht fähig ist, Gedanken zu formulieren. Es sind im zarten Kindesalter die Denkorgane noch nicht in Tätigkeit. Und es bedarf einer gewissen Zeit, bis das menschliche Gehirn beginnt, Eindrücke von außen in sich aufzunehmen. Und dies geschieht in folgender Weise. Es vermittelt das menschliche Auge ein geschautes Bild dem Denkapparat des Menschen, dem Gehirn. Und dieses beginnt nun seine eigentliche Tätigkeit, indem es das ihm vermittelte Bild wirken lässt auf eine Netzhaut mit feinstem Empfinden. Diese nimmt das Bild auf und nun ergeben sich bewusste Eindrücke, die als Gedanken im Menschen auftauchen und gewissermaßen also Rückwirkungen des Bildes im menschlichen Gehirn sind. Jeder Eindruck wieder macht sich kenntlich auf der bisher leeren Fläche der Gehirnwandung und kann entweder auf lange Zeiten unverwischbar eingegraben sein. Er kann aber auch durch neue Eindrücke unkenntlich werden und ins Unbewusste verschwinden, also dem Menschen nicht mehr zum Bewusstsein kommen. Solange der Mensch lebt, bilden sich immer wieder neue Schichten, die bestimmt sind, neue Eindrücke aufzunehmen und wiederzuspiegeln. Jedoch wird die Empfindsamkeit immer geringer und es werden sich daher die Bilder nicht mehr so scharf abheben von der Empfangsfläche und also auch nicht mehr dem Denkapparat die Eindrücke so stark vermitteln können, sodass sich dies äußert in Vergesslichkeit, in schwächerem Fassungsvermögen und im Nachlassen der Aufnahmefähigkeit für Eindrücke, die eine gewisse Konzentration erfordern. Es arbeitet der Denkapparat nun nur noch langsam. Es sind die Eindrücke von außen nicht mehr imstande, eine erhöhte Tätigkeit zu veranlassen. Es werden die Bilder nicht mehr klar der Gehirnwandung vermittelt. Und es tritt eine Stockung ein in der gesamten Gedankentätigkeit. Es wird der Mensch nicht mehr leicht und unbeschwerlich die einzelnen Vorgänge sich ins Bewusstsein rufen können, weil diese Bilder unklar und verschwommen sind, jedoch die früheren Vorgänge mit Genauigkeit schildern können, weil diese Bilder unverwischt und klar in seinem Bewusstsein vorhanden sind und sogar aus frühester Zeit ans Tageslicht gefördert werden können, weil der Denkapparat von jenen klaren Bildern beeindruckt werden kann und also in Form von Gedanken jedes Bild zum Vorschein kommt. Der Vorgang der gedanklichen Tätigkeit ist wie ein ständiges in die Tiefe tauchen und zur Oberfläche heraufholen, so es sich um frühere Erlebnisse handelt. Zahllose Bilder sind in zahllose Blättchen eingegraben. Alles Freie, Unbeschriebene ist bedeckt worden von Eindrücken, die das menschliche Auge vermittelt hat. Und zahllose Flächen sind von gedanklichen Bildern bedeckt worden, die ein von außen eindringendes Bild wieder entstehen ließ. Die gedankliche Funktion der dazu bestimmten Organe ist also eine in sich bedingte Tätigkeit, hervorgerufen durch äußere Eindrücke und ausgeführt durch den Willen des Menschen, diese oder jene Bilder auf sich wirken zu lassen. Es brauchen diese Bilder nicht immer durch das Auge zu ihm dringen. Es können auch geistige Bilder den gleichen Vorgang auslösen. Bilder, die der Mensch in sich selbst durch seinen Willen entstehen lässt und die dann eine damit zusammenhängende Gedankentätigkeit auslösen. Es werden jene Organe also erst durch den Willen des Menschen angeregt, tätig zu sein, und es nehmen die Gedanken nun jene Richtung, die dem Willen des Menschen entspricht. Rein irdische Interessen und Vorstellungen werden erklärlicherweise nur solche Bilder der Gehirnwand vermitteln, Und es wird die Denktätigkeit sich also so äußern, dass eben solche Gedanken den Menschen beherrschen, die mit den irdischen Vorstellungen übereinstimmen. Immer ist der Gedankengang des Menschen konformgehend mit seinem Willen. Es bestimmt der Wille seine Gedankenwelt. Und darum ist der Mensch auch für seine Gedanken verantwortlich, da es ihm freisteht, seinem geistigen Auge Bilder zu vermitteln, gleich welcher Art. Nur darf er nicht vergessen, dass zu viele irdische Bilder die Eindrucksfähigkeit vermindern und es also sein eigener Nachteil ist, wenn die gedankliche Tätigkeit entsprechend geringer wird und zuletzt für geistige Wahrheiten, das heißt gedankliche Übermittlungen, nicht mehr aufnahmefähig ist. Es werden so nach alle Gedanken immer das ausdrücken, was den Menschen zutiefst bewegt. Und also ist der Mensch, der vom göttlichen Schöpfer mit allen Fähigkeiten, wozu auch die gedankliche Tätigkeit gehört, ausgestattet ist, voll verantwortlich für alle seine Gedanken, weil es ihm freisteht, diese zu formulieren nach seinem Willen. Amen.